Oi, hier sind wir wieder, meine Herrschaften. Ich darf Ihnen heute einen jungen Sänger vorstellen, talentiert und schlank gebaut. Heinz-Maria Wraselfing nennt sich Terry Explosion. Los, Heinz, mach einen Knicks. Willst du wegfliegen? Na, kann der was? Auf jeden Fall gibt er sich Mühe. Sehr schön, Heinz. Schönchen. Aber wir lieben das Deutsche. Die Polka, jawoll. Und ab geht die Post. Ja, durch den Saal, über die Theke. Jawoll, jawoll. Der Geschäftsführer guckt etwas zerknirscht. Nichts, zahlt alles die Versicherung. Rappam! Zicke, zacke, zicke, zacke, ja! Woody bum, Woody wusch, kleine phonetische Steigerung. Luft holen muss sein, ja, ja, die Mannschaft. Rechts herum, links herum und aufgepasst, jetzt die ganze Mannschaft durch den Saal. Zicke, zacke, zu die Bum, haha, macht das Spaß. Deutsche Volkskunst, ja, so heiß. Denk nicht immer nur an deine Gage. Lass deinen Adamsapfel tanzen. What shall I do? I love you so. Ja, ich auch. When you'll be near, my heart has grown. Der Junge schwitzt, ja. But I am not your chosen man. Aber es gibt ja genügend Sprays. Was uns das Arbeitsamt alles so zuschickt. Schöne Schuhe hat er, ja. Aber gelbe Zähne. You have to dance until the end. Ach, Junge, mach, was du willst. What's now my left around the bend? Aber wir, wieder jetzt mit der Polka. Wir lassen uns das hier nicht verbieten. Nicht, sag ich auch immer. Ja, ja, ja, wieder Achtung. So, so, so, so, so geht die Post jetzt ab. Da kommt man schön ins Schwitzen, meine Dame. Aber bei ihrer Figur tut das gut. Das ist ja besser als Sauna. Denn wir Deutschen müssen uns mehr bewegen, nicht wahr? Achtung, aufgepasst. Und linkes Bein, rechtes Bein. Dieser dünne Herr, und ist das komisch. Der ist ja wie eine Bogenstange. So heißt nun du. Ich kann's leider nicht verhindern. Der Wirt will es so. Naja, muss sein. Tom Jones bist du gerade nicht. Pass auf, deine Hosen rutschen. Ja, musst mehr essen, nicht? Ja, ja. Mein Gott, was heute so alles auf die Bühne kommt. Da rollen sich einem ja die Fußnägel auf. Also nun ist wirklich genug und ab und husch in die Urne, mein Junge. Aber jetzt die Polka, da warten wir drauf. Zacke, zacke, Woody-Bum und meine lieben Freunde. Jack und Tina machen mit. Ha, ja, schnabbelidoo, ja. Das geht ins Blut, das geht ins Blut, juhu. Kleine Steigerung zum allerletzten Mal. Ja, rapapap, die und da und jetzt. Aufgepasst, Herrschaften, Luft holen, nochmal. Und die ganze Mannschaft rechts herum, da, zack, zack, zack, ja, zackig, ja, und Zunder, nochmals, anschließend, zackig, zackig, Brunibum, links herum, rechts herum, jetzt, schön, wirklich, durchhalten, weiter, ja, sie auch, na, war das was, ja, na, oder?